1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, mit 7 Minuten Verspätung, wir bitten das zu entschuldigen. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir haben heute wieder eine freie und offene Runde, also wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, hier live im Radio bei 1Live und im WDR Fernsehen, dann meldet euch 0800 220 5050, unsere kostenfreie Nummer für euch, oder mailt uns domian@wdr.de und vergesst nicht, in die Mail eure Telefonnummer unbedingt mit reinzuschreiben. Mein erster Anruf heute Nacht heißt André. Und André ist 40 Jahre alt. Hallo André. Hallo Domian. Hallo. Hallo. Deswegen rufst du mich an? Ja, ich habe sexuelle Vorlieben. Also Leder, Stiefel, Fesselspiele und alles, was eben so dazugehört. Leder, Stiefel, Fesselspiele. Ja. Und ich bin Switcher. Also ich mag beide Seiten. Also einmal die dominante Seite, wo ich dann derjenige bin, der eben fesselt und erzieht, ja. Aber auch die andere Seite eben, als die böse Seite. Ja. Bist du solo? Nein, ich bin verheiratet, seit 13 Jahren. Und das machst du mit deiner Frau? Nee, meine Frau macht das nicht. Ach, deine Frau macht das nicht? Nee, gar nicht. Da gab es ja auch richtig Probleme deswegen. Sie weiß es, aber sie kann es eben nicht verstehen. Also du hast mit deiner Frau Blümchensex, das übliche Programm? Eigentlich weniger. Meine Frau ist demzufolge auch noch asexuell. Oh, das ist aber keine gute Voraussetzung für... Nee, wirklich. Zum einen asexuell und dann das andere eben, die kann meine Vorlieben überhaupt nicht verstehen. Sie findet das eben abartig. Deine Frau ist asexuell. Du bist seit 13 Jahren mit ihr zusammen. Ja. War die immer schon asexuell oder hat sich das so in den letzten Jahren erst ergeben? Ich meine, ich habe 2 Kinder und das Sexualleben hat sich im Laufe der Jahre eigentlich ist weniger geworden. Sie braucht es einfach nicht, gar nicht. Ja. Und wie lange frönst du schon deiner Leidenschaft? Lack, Leder, Peitsche und sowas? Ja, 20 Jahre vielleicht. Ach so, die ganze Zeit, während du verheiratet bist. Ja, ja. Hat dir denn, bevor wir jetzt auf deine Leidenschaft eingehen, hat dir denn der Sex mit deiner Frau, der dann unter normaler Sex einzuordnen ist, hat der dir irgendeiner Weise auch Spaß gemacht? Weniger. Weniger. Warum hast du dich dann überhaupt auf deine Frau eingelassen? Ich habe eine ganz liebe Frau, also es gibt keine Frage. Aber eben, ich habe versucht, das auch zu verdrängen. Aber ich bin ganz ehrlich, man kann es einfach nicht verdrängen. Ja. Es kam auch dazu, ich habe mal als Hausmeister in einem Haus gearbeitet, wo eine Domina ansässig war. Ja. Und so bin ich eigentlich auch dazugekommen. Man hat sich eben kennengelernt und ich fand das schön. Leder. Also ich fand echt? Die Frau richtig schick. So hat das angefangen. Du warst Hausmeister in einem Haus, wo eine Domina war und dann bist du so auf den Geschmack gekommen. Ja, und dann war es eben so, man hat sich halt unterhalten und ich wollte sie eben kennenlernen. Und da hat sie eben mal für mich eine Zeit gehabt und ich war eben dann mal ihr Sklave halt. Also mich hat sie eben gefesselt und gepeitscht. Und kannst du dich noch an die erste Session mit der erinnern? Was habt ihr da gemacht? Ja, sie hat mich an das Andreaskreuz gefesselt. Sie hat mir Klammern an die Brustwarzen gemacht. Ja. Kerzenwachs über den Körper laufen lassen. Gleich das volle Programm. Ja, es war ja auch nicht was einmal, das waren ja mehrere Male. Ja, ich meine, das erste Mal sich gleich an so einem Kreuz. Andreas Kreuz ist ja so ein Kreuz halt. Genau. Und sich daran fesseln zu lassen und gleich Wachs und Klammern und so, ist ja schon krass, oder? Ja, aber es war okay, ich wollte es kennenlernen. Ich habe das bis zu dem Zeitpunkt eigentlich nur in meinen Fantasien ausgelebt. Ja, hat ja also sofort beim ersten Mal Spaß gemacht. Ja, also vollkommen. So. Da habe ich gemerkt, eigentlich diese Richtung muss man einfach ausleben, wenn man die Vorlieben hat. Ja. Verdrängen geht nie, geht gar nicht. Und dann kamen so im Laufe der Zeit diese Lack- und Ledergeschichten auch dazu. Ja, ich habe mir dann angefangen, ich fand Frauen schön, die in Leder anziehen, Lederhosen oder Kleider, hohe Stiefel. Ja. Und ich habe dann auch mal bei einer Freundin, also bei der Domina, eben auch mal Leder angezogen selber. Mhm. Da habe ich festgestellt, dass Leder selber, muss ich sagen, ein super Stoff ist. Dazu hohe Stiefel. Ja, ich fühle mich dabei eigentlich ganz wohl. Ja. Auch in deiner... Da gab es immer eine Geschichte. Die Domina war dann schon zu Hause. Mhm. Es klingelte ein Freier per Telefon und wollte fragen, ob die noch da ist. Ich sage, nein, die ist zu Hause. Nach dem dritten Anruf fragt er mich, ob ich das auch machen würde. Mhm. Ich sage, wie? Ja, du als Dom. Ich sage, na klar, komm halt vorbei. Aha. Und übers Lachen erklingelt er, wann wirklich, ich bin jetzt da, ist auch wie jetzt. So, wir haben ja voneinander telefoniert. Und da habe ich gesagt, na, da komm rein. Da habe ich mich angezogen, eben Stiefel, Harness, Mütze, Handschuhe. Ja. Und da war er dann eher 90 Minuten mein Sklave. Und schon, das hat dir auch Spaß gemacht dann? Das war super, muss ich sagen. Das war eine ganz andere Erfahrung für mich, eben als Dom zu arbeiten. Ja. Ach so, also als dominanter Mensch heißt das, ne? Als Dominus. Oder als Dominus, ja. Nicht zu verwechseln mit Domian. Nee, ist ähnlich, aber... André, jetzt lass mich bitte mit dir über deine Frau sprechen. Weiß deine Frau von dieser Leidenschaft? Ja, sicher. Von Anfang an? Ja. Wie? Sachen, ich habe Stiefel, ich habe eben Ledermäntel, ich habe diverse Peitschen, Knebel und ja, ich habe eben einiges so mir angesammelt in den letzten Jahren. Ja. Das hat meine Frau im Keller mal gefunden. Ja, wie lange wart ihr da verheiratet, als sie das gefunden hat? Vielleicht 5-6 Jahre. Ah ja, also du hast es doch eine Weile geheim gehalten. Ja, sicher. Ja. Ja. Und da hat sie dann doch in voller Frust alles weggeschmissen. Mhm. Also sie war geschockt. Ja, sicher. Und wir sind daraufhin auch zu einer Eheberatung gegangen. Ja, was hat die Eheberatung gebracht? Nicht. Mhm. Eine Eheberatung sagt ja der Frau das, was eine Frau hören will. Und du bist als Mann, muss sagen, wenn man im... Es weicht dann doch schon den normalen ab, wenn man auf Leder steht, in Stiefel steht, als Mann. Ja. Und die Frau ist eben, das ist, ja, es ist für sie ganz schwer gewesen. Ja. Und wie ist das heute? Wenn du dann weggehst zu deinen diversen Aktionen? Nee, ist ja nicht ganz so. Das ist ja, ich bin im Schichtdienst tätig und das heißt, wenn ich zu Hause bin, ziehe ich eben doch gerne mal Ledersachen an. Ach so, zu Hause? Ja, sicher. Auch die Stiefel. Ich finde einfach schön. Und du setzt deiner Frau dich aus, so in der Kleidung? Das habe ich einmal gemacht. Sie hatte geduscht. Ich dachte, das muss die Chance nutzen. Habe ich mich in Leder und Stiefel und habe sie eben dann so abgefangen, wo sie aus dem Bad wieder rauskam. Ganz unerwartet. Und? Da hat sie mich angeschaut und das war natürlich ein Schock. Und da hat sie mir gesagt, dass er auf solche Sachen gar nicht steht. Ja. So, jetzt aber nochmal, Mensch, sag mir mal klar, da muss doch bei euch absolut der Haussegen schiefhängen. Wenn sie weiß, dass du auf solche Sachen stehst. Sie weiß, dass du so etwas machst. Du hast deine Kontakte, wo du das ausleben kannst. Ne, eben weniger. Das ist das Problem. Ach, du lebst das zurzeit gar nicht aus. Ne, mal mehr und mal weniger. Na gut, aber du lebst es ab und zu aus. Deine Frau weiß es. Jawohl. Wie geht deine Frau damit um? Sie hat gesagt, dass ich mir jemanden suchen sollte. Ach, das hat sie gesagt. Also sie gibt dir quasi die Freiheit, leb hier deinen Kram aus und aber wir bleiben dennoch zusammen als Familie. Genau so ist es. Zumindest hat sie halt so gesagt, es gab auch schon solche Sprüche, wo sie sagte, vielleicht ist es besser, wir trennen uns. Du lebst deins aus, ich lebe ruhiger, du lebst ruhiger. Wie ist denn die Stimmung so im Alltag zwischen euch beiden? Du sagst, ihr habt Kinder, zwei Kinder, ne, sagst du? Zwei Kinder. Ja. Wie ist die Stimmung im Alltag? Also wir haben eine super Familie. Alles nett, alles normal. Wir gehen beide arbeiten, wir haben Wohneigentum, wir haben uns eine Wohnung gekauft, also es passt alles. Ja. Ihr will nur eben die Sexualsache, was überhaupt nicht funktioniert. Ja, das war nicht meine Frage, wie es im Alltag funktioniert, ob ihr Wohneigentum habt, sondern es geht mir darum, wie ihr miteinander redet. Ist das eine gute Atmosphäre? Seid ihr freundlich und zärtlich miteinander? Oder ist es irgendwie so ein, ja, es funktioniert halt? Nee, wir verstehen das blendend. Ihr versteht euch blendend. Wir reden über alles, wir reden auch über solche Sachen. Sie gibt mir auch manchmal Spitzen. Wenn denn draußen eine Frau kommt, wenn wir draußen irgendwo spazieren sind, unterwegs sind, sie hat den Stiefel an, ja, sehe schon, man guckt hin. Ja. Das war's, aha. Hast du wieder jemand? Hat wieder Stiefel an? Wieder was für dich? Wie oft lebst du das denn aus? So oft wie möglich. Ja, das sagt mir jetzt wenig. Was heißt das? Einmal im Monat, einmal im halben Jahr, einmal in der Woche? Nee, jede Woche. Jede Woche, jede Woche doch? Ja, doch schon. Ja, na gut. Warum rufst du mich an? Ja, ich wollte eigentlich wissen, ob es auch andere Frauen gibt, die auf sowas stehen. Man sucht ja, denke ich mal. Naja, das... Das ist ja eine komische Frage. Das wirst du wissen, dass es natürlich andere Frauen gibt, die auf sowas stehen. Ich habe bisher noch keine kennengelernt. Ah, na komm, erzähl mir nichts. Du bist, echt nicht? Du bist 13 Jahre, du hast bei einer Domina gearbeitet. Du bist in der Szene drin und da fragst du mich, ob es Frauen gibt, die auf sowas stehen. Hammer, es gibt Hunderttausende von Frauen, die auf sowas stehen. Nennen wir welche, wo ich die finde, gerne. Ich habe jetzt in einem... Das ist nicht meine Aufgabe hier. Im Fetisch-Chat habe ich das noch bei Fetisch-Partner. Ja. Dort hast du eben auch Leute kennengelernt, aber dort sind auch viele, die tun dich einfach nur veralbern, geben sich als Frauen aus, was dann hinten raus aber Männer sind. Ja, also ich kann dir bei der Kontaktsuche nicht helfen, da musst du dich schon anstrengen. Die gibt es, da müssen wir gar nicht weiter diskutieren. Ich würde gerne nochmal zum Schluss auf deine Ehe zu sprechen kommen. Wenn deine Frau das schon mal so gesagt hat, ja, vielleicht wäre es besser, wenn jeder so seine eigenen Wege ginge, wäre das nicht besser? Wenn ich eine finden würde, die voll auf meine Linie abfährt, denkt man schon. Bist du weg? Ja. Also du hältst ja deine Frau so lange kuschelig warm und genießt die Vorteile und wenn die andere kommt, bist du weg. Ist kein korrektes Verhalten. Nee, wirklich. Ich habe damit auch, muss sagen, auch zu kämpfen. Ja. Viele mal sagen, ist es richtig, ist es nicht richtig, aber ich habe es versucht zu verdrängen. Also ich will dir sagen, André, bei so einer Aussage, wie du sie gerade gebracht hast, sobald da eine kommt, bin ich weg, finde ich es wirklich unter aller Sau, dass du bei deiner Frau noch bist. Ja, hat ja recht. Wirklich? Also, wenn ihr beide jetzt irgendwie ein Arrangement gefunden hättet, dass jeder so seine eigenen Wege geht, ihr bei eurer Familie praktiziert und so, okay, kann man sicher drüber nachdenken. Aber wenn das für dich so glasklar ist, dann musst du eine Konsequenz ziehen. Vielleicht ist es, was heißt vielleicht, es wird für deine Frau besser sein und für dich auch besser sein. Ja, sicher. Was ist denn das schwankt? Du bist mal dominant und mal devot. Kann man sagen 50-50 oder gibt es doch eine... Nee, ich würde eher sagen 70-30. Also ich bin eher gern dominant. Verstehe. Also das selber Leder auf Leder anziehen und Stiefel, das ist dann schon eher das, was mir mehr gefällt. Ja. Auf jeden Fall. Also André, ich habe dir meine Meinung gesagt. Ich finde so unter den Voraussetzungen finde ich das... eigentlich konsequent, wenn man da die Beziehung verlassen würde. Aus fairem Verhalten einer Frau gegenüber auch. Ja? Ja, sicher. So, und eine entsprechende Partnerin nach deinem Geschmack, die musst du dir selbst suchen. Die kann ich dir hier nicht vermitteln. Ja? nee, ist schon klar. Alles Gute wünsche ich, André. Okay. Vielen Dank. Ne? Sehr gerne. Tschüss. Ciao. So, meine Lieben, jetzt freue ich mich sehr. Ich lese hier etwas. Ich habe vor einigen Wochen hier hinaus posaunt ins Mikrofon und in die Kamera. Ich möchte gerne mit Pascal Foggenhuber sprechen. Wer ist Pascal Foggenhuber? Ich habe den Pascal im Fernsehen gesehen bei Kerner. Und Pascal Foggenhuber ist ein junger Mann von 29 Jahre alt, der von sich sagt, dass er mit Toten kommunizieren kann. Und er war bei Kerner eingeladen und die haben ein Gespräch geführt und ich fand das sehr interessant und habe dann so hier gesagt, ich würde gerne mit dem Pascal mal sprechen. Dann sind ein paar Wochen ins Land gezogen und gegangen. Und wer ist jetzt hier? Hier ist Pascal Foggenhuber. Hallo Pascal. Hallo Thomian. Ja, freue mich sehr, dass du da bist. Wie hast du das erfahren? Hast du die Sendung hier von mir verfolgt oder wie hast du es gehört? Nee, eigentlich gar nicht. Also es war so, nach der Sendung Kerner habe ich viele E-Mails bekommen. Ja. Von dann eben Leute, die deine Sendung gesehen haben und gemeint haben, ich soll mich bei dir melden. Und am Anfang habe ich das dann für einen Witz gehalten und die letzten Wochen ist dann auch auf meinem Facebook-Account immer wieder Einträge gekommen, melde dich doch jetzt endlich mal bei Domian. Ah, verstehe. Und so bin ich jetzt hier gelandet. Du bist Schweizer. Genau. Und lebst in der Schweiz. Genau. Und bist ein Mann, der mit Toten kommunizieren kann. Genau, ja. Wie funktioniert das? Das ist schwierig zu erklären. Also für mich ist es vor allem schwer zu erklären, weil ich es eigentlich erst mit 19, 20 so gemerkt habe, dass das scheinbar nicht normal ist. Also für mich war das eigentlich schon immer, oder es ist ein Teil einfach von mir. Und deswegen ist es auch ein bisschen schwer zu erklären, wie es funktioniert, weil es ist... Also du sprichst nicht mit Toten und du hörst nicht Tote. Nein, es ist so, man muss sich vorstellen, das ist so wie, wenn du Gefühle oder Bilder empfangen kannst, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sie so sehe wie dich oder so mit ihnen reden kann, wie ich jetzt mit dir rede, sondern es sind eher so Eindrücke oder Bilder, die mir gezeigt werden und über die Jahre kann man dann lernen, diese Bilder oder Eindrücke zu verstehen, dass man dann das so übermitteln kann. Wie hast du das gelernt? Also ich war in der Schweiz 5 Jahre in der Schule Und in England ist ja eigentlich Medium ein anerkannter Beruf. Und dort gibt's Colleges, wo man das wirklich lernen kann. Ja. Und man muss auch ein bisschen sehen, wenn man so hört, Medium oder jemand, der mit Toten sprechen kann, denkt man sofort an einen Hellseher, der in die Zukunft schaut. Mhm. Aber das, was ich mache, ist eigentlich wirklich so Trauerverarbeitung. Also, dass man Personen wirklich auch beschreibt, also wirklich mit feinsten Details die ganzen Situationen der Menschen, ja, beschreibt, so dass man eine Trauer aufarbeiten kann. Also nochmal zur Schule. Da gibt es tatsächlich Schulen in der Schweiz oder auch in England, die trainieren das oder verfeinern das, was jemand als Gabe mitbringt. Kann man das so ausdrücken? Genau. Oder kann das jeder? Könnte ich das auch lernen? Also ich sage immer, bis zu einem gewissen Grad kann das jeder lernen, so wie Klavierspielen. Nur nicht jeder wird Mozart oder nicht jeder wird Konzertpianist. Ja. Aber wir haben eigentlich alle, paar nennen es dann vielleicht die innere Stimme oder Intuition. Ja. Und man kann das wirklich trainieren. Also in England wird es auch viel eingesetzt, zum Beispiel bei der Polizeiarbeit. Oder man muss auch sehen, in England ist ein Medium eigentlich, hat dieselbe Aufgabe wie ein Priester. Das wissen eigentlich die wenigsten. Mhm. Also, wenn man es trainieren kann, setzt man natürlich voraus, dass es ein Jenseits gibt und dass es ein Weiterleben nach dieser irdischen Existenz gibt. Das ist erstmal eine Setzung. Da kann man ja gleich schon sagen, ich glaube da nicht dran. Das kann man natürlich sagen, aber man muss natürlich davon ausgehen, dass es ein Weiterleben nach dem Tod gibt. Wenn man aber auch die Physik anschaut, Da muss man nicht von ausgehen. Da muss man nicht von ausgehen. Davon gehen die Religionen aus, weil es tröstlich ist. Aber es gibt keinen Muss. Ja, ja. Aber die Physik beweist ja zum Beispiel auch, dass es eigentlich ein Jenseits geben muss. Das wäre schön, wenn die Physik das könnte. Ja. Dann wären wir sehr weit. Wie? Ich sag, dann wären wir sehr weit, wenn die Physik beweisen könnte, dass es ein Jenseits gibt. Ja, bis zu einem gewissen Grad tun sie das ja eigentlich, weil die Physik beweist ja zum Beispiel auch, die sagt, ein Mensch besteht zu fast 100% aus Energie. Ja. Und Energie ist nicht auflösbar, sondern nur veränderbar. Okay, aber das hat nichts mit der Individualität zu tun, die ein Mensch hier im Irdischen hat. Es gibt keinen Beweis dafür, dass diese Individuation herübergetragen wird in eine Jenseitigkeit. Das ist komplett spekulativ. Ja, aber auf jeden Fall ist die Energie noch vorhanden. Und da gebe ich dir recht, ob die Individualität vorhanden bleibt. Das ist eine Frage. Aber für mich ist es einfach so, auch wenn ich in meinen Sitzungen sehe, dass man ja wirklich von diesen Personen die unterschiedlichsten Sachen empfangen kann, Dinge, die man unmöglich wissen kann. Also lass uns über deine Sitzungen sprechen. Das hast du ja, das wurde bei Kerner auch dokumentiert. Das kann man sich so vorstellen, du empfängst die Leute wie ein Psychologe oder wie ein Arzt in einem Zimmer und ihr sitzt euch gegenüber. Im Übrigen habe ich gelesen, dass du 2 Jahre schon ausgebucht bist für deine Sitzung. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja spektakulär. Wirklich 2010 und 2011 komplett ausgebucht. Genau. Wahnsinn. Okay, da sitzen dann Leute, die haben Angehörige verloren. Vielleicht durch einen Selbstmord oder durch einen tragischen Unfall. Mhm. Und die erhoffen sich dann, dass du mit den Verstorbenen in irgendeinen Kontakt trittst. Genau. Was wollen die Leute wissen? Das ist ganz unterschiedlich. Es kommt natürlich immer ein bisschen drauf an, was passiert ist oder zum Teil manchmal, wenn jemand Selbstmord gemacht hat, dass die Leute auch wissen wollen, warum ist es passiert oder wie ist es genau passiert. Manchmal auch bei Unfallsachen, dass man probiert, die letzten Sekunden noch zu beschreiben oder manchmal sind einfach auch noch Fragen offen. Pass auf, es gibt ja nun immer wieder hier, ich habe in meiner Sendung schon mit Dutzenden, wenn nicht Hunderten, dieser Fälle gehabt und gesprochen, dass Leute einen Menschen durch eine Selbsttötung verlieren und vor einem riesigen Fragezeichen stehen, die nicht wissen, warum hat er das getan. Kannst du denen konkret dann durch den Kontakt mit dem Toten sagen, ich habe es deshalb und deshalb gemacht? In vielen Fällen funktioniert das. Man kann immer sagen, muss immer sagen, jeder Jenseitskontakt ist anders. Es gibt wirklich sehr viele Fälle, wo man wirklich konkret sagen kann, das und das ist passiert. Stopp, kurze Frage. Entschuldige, wenn ich gleich dazwischen gehe, dann geht es schneller in dem Gespräch. Du kannst denen ja viel erzählen. Mhm. Wie kannst du denen das beweisen? Also bis zu einem gewissen Grad, eigentlich bei jeder Sitzung am Anfang erzähle ich auch zum Beispiel eben, wie jemand gewohnt hat, wie die Verhältnisse waren, auch zum Teil Geburtsdaten und so weiter. Und klar, man kann dann gewisse Dinge kann man nicht beweisen, aber es gibt immer wieder Dinge, wenn ich zum Beispiel sage, dein Sohn erzählt mir, er hat mit seinem Chef Schwierigkeiten gehabt oder hat vorher den Job verloren oder was halt dann kommt, dann wissen das die Eltern oder die Hinterbliebenen ganz viel. Und so kann man es eigentlich auch beweisen. Und bei deiner Ehre, frage ich dich jetzt, du ziehst vorher keine Erkundigungen über die Personen ein. Nein, das ist, man muss sich auch vorstellen, ich meine, du kannst dich selber ausrechnen, wenn du über 2 Jahre ausgebucht bist, um wie viele Leute das sich da handelt. Also ich hätte erstmal die Zeit gar nicht dafür. Und in der Schweiz ist zum Beispiel auch so, dass die Polizei mit mir zusammenarbeitet oder immer mal wieder mit mir zusammenarbeitet. Genau, das wurde in der Fernsehsendung auch angesprochen. Gibt es denn da konkrete Erfolgsmeldungen, dass du vielleicht die Polizei auf die Spur eines Mörders gebracht hast? Es gibt immer wieder Sachen, also die Polizei würde ja nicht immer wieder auf mich zurückkommen oder ab und zu mal auf mich zurückkommen, wenn es keine Erfolge gäbe. Das Schwierige ist immer, dass ja auch beim Kerner die Polizei oder die Schweizer Polizei hat ja bestätigt, dass da eine Zusammenarbeit gibt. Aber bei ganz vielen Verfahren, wo wir jetzt dran sind, das sind alles noch hängige Verfahren oder das läuft gerade alles. Das ist natürlich sehr schade. Das wäre natürlich hochspektakulär, wenn die Polizei wirklich das mal dokumentieren würde. Hier hat Pascal Foggenhuber uns das und das gesagt und tatsächlich ist es so eingetreten. Das wäre natürlich für dich der Hammer, auch an Promotion, wenn das wirklich dann so wäre. Gut, für mich ist die Polizei, also für mich klar wäre es schön, weil man dann auch mal wirklich sowas richtig Handfestes hätte. Genau, ja. Promotion ist für mich, brauchst du gar nicht mehr. Brauche ich nicht unbedingt. Du hast ja schon viele Bücher geschrieben, ne? Und erfolgreicher Buchautor in der Schweiz. Genau, ich habe 3 Bücher geschrieben und alle 3 sind Bestseller geworden. Da musst du ja mit dieser Begabung, sage ich mal, schon ein Schweinegeld gemacht haben. Ich kann gut davon leben, aber die Leute haben immer eine falsche Vorstellung. Also die Leute haben natürlich dann auch schnell mal das Gefühl, ja, da macht so 10, 20 Leute pro Tag und so weiter. Und so ist natürlich nicht, weil man muss sich auch mal vorstellen, gerade wenn es um Mord geht oder um Kinder, die sterben, das sind alles Eindrücke, die ich dann als Mensch auch wieder verarbeiten muss. Die sind für dich, könnte ich mir vorstellen, emotional auch sehr belastend, wenn eine Frau vor dir sitzt, der ein Kind gestorben ist. Genau. Und die weint und du musst damit dann ja umgehen. Was nimmst du für eine Sitzung? Ich mache Halbstunde. Eine halbe Stunde? Genau, das sind 150 Franken. Ja, ist schon ganz gut, ne? So, das sind 100 Euro so ungefähr, ne? Das sind ungefähr 100 Euro, ja. Genau. Also Pascal, ich muss ja sagen, dass ich schon, das habe ich auch schon ganz oft hier in dieser Sendung gesagt, ich glaube, dass es medial begabte Menschen gibt. Und ich glaube auch, dass uns viel Geheimnisvolles umgibt. Ja. Dass die Welt nicht nur so ist, wie wir sie mit unseren Sinnen erfassen. Aber ich glaube eben auch, und ich glaube, das hast du auch gesagt in dem Interview mit Kerner, dass eben in dieser Branche sehr, sehr viel Scharlatanerie betrieben wird. Auf jeden Fall, ja. Und insofern ist, glaube ich, Skepsis sehr angebracht. Auf jeden Fall. Ich würde so gerne einmal wirklich überzeugt werden. Ja. Jetzt frage ich dich etwas, das haben wir überhaupt nicht abgesprochen, sage ich für die Zuschauer und die Zuhörer. Ob wir beide jetzt etwas tun können, ein Gespräch führen können oder ob du etwas mit mir machen könntest, aus dem ich etwas interpretieren kann. Aus dem, wo du etwas anfangen kannst? Ja. Ich mache dir einen Gegenvorschlag. Du kannst gerne mal, wenn du möchtest, kannst du auch deine Kamera mitnehmen, in die Praxis kommen, so dass ich dich wirklich auch sehen kann. Du kannst das live filmen oder kannst das live aufzeichnen. Weil für mich ist immer wichtig, dass ich dich sehe. Du kannst mich jetzt nicht sehen? Nee. Nee. Das ist sehr schade. Das wäre natürlich sehr spannend, wenn wir das jetzt hier in einer Live-Fernseh- und Radiosituation machen könnten. Ja, ob du etwas spürst, ob du einen Toten an meiner Seite spürst, ob du etwas über diesen Toten sagen kannst. Ja. Das ist wirklich so, für mich ist es wirklich so, ich muss den Klienten eigentlich in der Praxis vor mir haben. Es gibt Kollegen, die können das über Telefon und so weiter, aber für mich ist es immer wichtig, ich möchte wie einen Bezug haben oder ich muss die Person sehen können oder einfach fühlen können. Mhm. Jeder arbeitet da ein bisschen anders, aber wie gesagt, ich lasse mich gerne auf das Experiment ein. Ja. Wenn du da mal Zeit findest. Das könnten wir sicher machen. Aber ich frage es nochmal, es geht auch nicht ansatzweise ein bisschen etwas zu machen übers Telefon. Jetzt. Das ist für mich immer immer ganz wichtig. Klar könnte ich jetzt ansatzweise irgendwas, weißt du, probieren. Nur für mich ist es ganz wichtig, auch das, was ich in der Schweiz immer wieder auch in Vorträgen sage, für mich ist es wichtig, dass die Medien seriös dargestellt werden. Und so halb-halb, du kannst auch nicht so halb-halb moderieren oder so ansatzweise moderieren. Entweder moderierst du oder du tust irgendwas halb-halb. Und meine Philosophie ist, ich muss es niemandem mehr beweisen, ganz gern dir beweisen, aber ich wäre nicht über 2 Jahre ausgebucht und ich gebe ja Geld-Zurück-Garantie, wenn man unzufrieden ist. Ich wäre nicht über 2 Jahre ausgebucht, wenn ich es beweisen müsste. Die Schweiz ist zu klein. Okay. Also wenn man da nicht gut ist, akzeptier dann ist man 2 Wochen weg. Akzeptiere ich, dass es so nicht geht, ja. Hier jetzt. Überkommen dich manchmal Selbstzweifel? Auf jeden Fall. Also es gibt immer mal wieder Momente, wo ich auch denke, ist es wirklich real? Oder auch gerade an meiner Anfangszeit hatte ich auch Angst. Man hört immer wieder, das könnte auch eine psychische Störung sein oder es könnte irgend sowas sein. Und da hatte ich am Anfang sehr große Angst. Ja. Aber durch das, dass ich eben diese Dinge sehr klar wahrnehmen kann, dass die Leute das auch verstehen können, was ich sage, ist es für mich immer klar gewesen, dass es nicht irgendwie was an den Haaren herbeigezogen ist oder was Krankhaftes ist. Was hast du denn für ein Welt- oder Gottesbild? Also ich selber habe schon einen sehr starken Glauben an Gott, aber das ist mir auch An welchen Gott? Für mich gibt es einfach nur, ich gehöre nicht irgendeiner Religion an oder so. Für mich gibt es einfach nur Gott. Egal, ob man jetzt den Allah nennt, Gott nennt oder wie auch immer. Ja. Für mich persönlich gibt es einfach nur eine göttliche Energie. Aber für mich ist auch ganz wichtig, mein persönlicher Glaube oder meine Religion hat nichts in den Sitzungen verloren. Ja, das ist okay. Ich fragte dich ja nach deiner persönlichen, nach deiner persönlichen Einstellung. Hast du aufgrund der Kontakte mit Toten, hast du Angst vor der Jenseitigkeit? Nee, eigentlich gar nicht, weil bis jetzt habe ich wirklich noch nie einen Verstorbenen gehabt, dem es nicht gut geht oder wo irgendwas nicht okay ist. Also ich sehe den Tod auch eher eigentlich wie eine Geburt in ein neues Leben. Also manchmal auch, wenn ich so die Lebendigkeit, es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen lustig an, aber wenn ich manchmal so die Lebendigkeit im Jenseits sehe, habe ich manchmal eher das Gefühl, dass wir hier eher wie in einer Art Schlaf oder Tod sind. Weil hier gibt es viel mehr Elend als in der geistigen Welt oder so wie ich das auf jeden Fall wahrnehme. Aber die Lebendigkeit im Jenseits zu sehen, ist ja nur schwierig, wenn du sagst, dass du nur mit einzelnen Toten in irgendeiner Weise in Kontakt trittst. Ja klar, aber ich meine, ich mache das nicht erst seit 2 Wochen. Also ich habe schon über ein paar tausend Sitzungen gegeben und da hat man dann schon irgendeinmal ein Bild. Das ist nur ein Bruchteil von einem Ganzen, aber ich persönlich habe keine Angst. Hast du mal einen Toten oder die Toten gefragt, die müssten es ja eigentlich wissen, nämlich hast du sie nach dieser Frage, hast du die Frage formuliert, die uns alle ja unser ganzes Leben lang umtreibt, nämlich, was ist der Sinn des Lebens? Klar, das ist eine Frage, die sehr oft kommt oder wo auch die Hinterbliebenen viel fragen, warum kommen wir überhaupt auf die Erde? Und das ist auch eine extrem schwierige Frage, eigentlich das wirklich zu beantworten, weil viele sagen so, dass wir eigentlich wie auf einer Art Schule sind oder einfach hier unseren Lernprozess machen. Aber ich möchte dann auch wissen, ja, aber was sollen wir hier denn lernen? Und das ist immer sehr unterschiedlich, mit wem dass du in Kontakt hast. Also mir wird einfach viel gezeigt, dass jede Person eigentlich eine andere Aufgabe hat oder einen anderen Lernprozess hat hier auf Erden. Aber ich persönlich glaube auch an eine Art Reinkarnation oder dass wirklich jedes Leben oder jede eine andere Aufgabe auch hat. Also ich finde das interessant, mit dir zu reden, Pascal. Ich bin ganz hin und her gerissen, ob du ein perfekter Profi bist, der sich perfekt verkaufen kann, oder ob du wirklich ein sehr medial begabter Mensch bist. Ich würde gerne auf dieses Angebot irgendwann zurückkommen, dass ich dich besuche in der Schweiz und fände das ausgesprochen interessant und spannend und würde mich darauf freuen. Können wir sehr gerne machen. Okay, dann telefonieren wir nochmal miteinander und sprechen das ab. Okay, super. Ich danke dir für das ausführliche Gespräch und wünsche alles Gute und weiterhin viel Erfolg, Pascal. Danke und dir auch viel Erfolg. Dankeschön, auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Pascal Foggenhuber. Ist ja interessant, ne? Aber man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ich weiß es erst, wenn ich wirklich da bin, oder da gewesen bin, ob er mir Dinge sagt, die er nicht wissen kann. Das wäre für mich der ultimative Beweis, wenn in einer solchen Sitzung so etwas herauskäme. Und mal sehen, wie wir das arrangieren, dass ich dorthin fahre. So, 1.38 Uhr und 20 Sekunden. Hier ist Jürgen, der ist 47. Schönen guten Morgen, Jürgen. Hallo, Domian. Hallo, Jürgen, was ist mit deiner Stimme? Ah, das ist von meiner Krankheit, weil ich bin schwer lungenkrank. Oh je. Und deswegen, also die Stimme versagt dann. Was hast du für eine Erkrankung, Jürgen? COPD ist das chronisch offene, pneumatisch, also mit der Lunge eben. Eine schwere Lungenerkrankung? Ja. Ist das eine tödlich verlaufende Erkrankung? Ja, nicht mehr heilbar. Nicht mehr heilbar? Nicht mehr heilbar. Das ist das Erste, was man mir gesagt hatte, wo ich wieder aufgewacht bin, aus dem Koma. Ja. Also ihre Krankheit ist nicht mehr heilbar und sie werden daran sterben, ersticken. Rufst du mich wegen dieser Erkrankung auch an? Ja, auch. Ja, du sagst, du bist aus dem Koma aufgewacht. Warum bist du in das Koma gefallen? Ja, also man hat mich in künstlichen Koma gelegt, weil die Schmerzen waren unerträglich. Ah ja, also die Schmerzen im Brust- und Atemwegebereich? Ja. Ja, also ich kann nicht mehr richtig, Kohlendioxid kann ich nicht mehr richtig ausatmen. Ja, wann hat man dich ins Koma gelegt? Einmal 2006. Ja. Und jetzt zuletzt vor ungefähr 3 Monaten. Vor 3 Monaten. Und man hat dir dann auch diese erschütternde Diagnose gesagt, dass es da keine Heilung gibt. Das hat man mir schon 2006 gesagt. Mhm. Und damals hatte man mir auch nur 2 Jahre gegeben. Eigentlich, aber wie du siehst, bin ich ja jetzt immer noch am Leben. Und jetzt haben wir schon 2010. Ja. Hast du im Moment auch Schmerzen? Ja, also die Schmerzen sind immer da. Die sind auch sehr wetterbedingt. Mhm. Wenn also Regenwetter ist, dann kriege ich also sehr schlecht Luft. Ja. Dann liege ich meistens im Bett mit Sauerstoffmaske. Ja. Weil ich muss so und so 24 Stunden am Tag Sauerstoff. Hast du jetzt, hast du jetzt auch so ein Sauerstoffröhrchen in der Nase? Ja, genau. So, das hast du. Mhm. Und ich habe sozusagen 15 Meter Laufleine. So weit kann ich mich wegbewegen. Ah ja, du hast mein Sauerstoffgerät. Du hast einen Sauerstofftank zu Hause und kannst dich dann nur die paar Meter bewegen, solange die Leitung reicht. Genau. Also in der Wohnung kann ich mich eigentlich komplett bewegen. Ja. Aber ich brauche jetzt schon auch einen Rollator, weil das Laufen fällt mir sehr schwer. Mhm. Kann man gegen diese sehr schwerwiegende Erkrankung medikamentös etwas machen oder bist du der Krankheit voll ausgesetzt? Also medikamentös kann man eigentlich, wenn die Schmerzen so groß sind, nur mit Morphin. Mhm. Also es gibt kein therapeutisches Mittel, um das nochmal zu sagen. Man kann es nicht verbessern, man kann das nur betäuben, man kann die Schmerzen und die Symptome nur betäuben. Ja, also wenn es am Ende zugeht, dann nur noch betäuben. Mhm. Aber ich habe wohl schon mehrmals Morphin gekriegt, aber ich ertrage lieber erst noch die Schmerzen, als wie in einer Welt zu leben, wo ich so und so nichts mehr wahrnehme. Wie ist das, wenn man ein starkes Morphiummittel bekommt? Wie fühlt sich das an? Oh, das ist ein sehr molliges Gefühl und ein molliges Gefühl? Was ist das? Ja, also das heißt, es kommt eine innerliche Wärme und die Schmerzen sind weg. Man kann schlafen und also für den Moment geht es. Aber man ist halt dann auch weggetreten, ne? Und ja, man nimmt nicht sehr viel wahr mehr. Man schläft hauptsächlich. Ja, ja. Ist das für dich eigentlich jetzt im Moment anstrengend oder tut es weh, wenn du mit mir sprichst? Ja, also sprechen fällt mir überhaupt sehr schwer, weil je länger ich spreche, umso weniger Luft habe ich. Ich verstehe. Und meine Stimme versagt immer dann mehr und mehr. Mhm. Lebst du alleine, Jürgen? Nein, ich bin verheiratet und am meisten mache ich mir auch Sorgen um meine Frau. Warum? Weil sie muss alles erledigen, weil ich kann ja nichts mehr erledigen. Kannst du eigentlich überhaupt noch so aus dem Haus gehen? Geht das noch? Nein, weil ich wohne in einer Sozialwohnung und obwohl der Arzt und alle gesagt haben, ich muss Erdgeschoss haben, lebe ich im ersten Stock. Ich bin also an meine Wohnung gebunden, ich komme wohl runter. Achso, du kannst aber ich schätze, ich komme nicht mehr hoch oder nur mit Hilfe. Achso, ich verstehe. Das heißt, dein Leben immer eingespart in der Wohnung. Ja. Und deine Frau macht alles und du machst dir Sorgen um die Frau, dass es für sie zu anstrengend und zu belastend wird? Ja, weil meine Frau muss ja alles zu Fuß erledigen oder mit Bus oder mit Fahrrad. Habt ihr auch Kinder? Ich, also persönlich zusammen haben wir keine Kinder, aber meine Frau hat aus ihrer ersten Ehe drei erwachsene Kinder. Achso, aber die leben nicht mehr bei euch, keine Nein, mehr? Nein, die leben alle selbstständig. Mhm. Was sagt denn deine Frau zu der ganzen Situation? Ja, was soll ich da? Ich meine, du kannst sie selber fragen, sie sitzt direkt neben sehr mir. Sehr gerne. Dann kannst du dich mal ein bisschen ausruhen und ja, dann reden wir gleich weiter, Jürgen. So machen wir es. Alles klar, danke schön. Warte, ich gebe dir meine Frau. Bis gleich, ja, sehr gerne. Ja, die heißt Ramona. Moment. Die Ramona. Ramona? Ja. Ja, Ramona, schön, dass du ans Telefon gehst. Das freut mich sehr. Und dann kann der Jürgen sich mal ein bisschen ausruhen vom Sprechen, weil das ja für ihn anstrengend ist. Ja, es ist sehr anstrengend für ihn und Er hat gerade gesagt, dass er sich Sorgen um dich macht. Was sagst du dazu? Ja, stimmt. Also es ist auch sehr schwierig für mich. Ich meine, ich muss zusehen, wie mein Mann mehr oder weniger dahin vegetiert, auf Deutsch gesagt. Also er kann nicht groß raus. Und ich bin auch nicht gerade jetzt kräftig gebaut oder sonst was. Ich habe dann auch Schwierigkeiten. Er ist eigentlich wirklich ein Gefangener in einer eigenen Wohnung. Er kann also nur ein bisschen durch die Wohnung spazieren gehen, auf Deutsch gesagt. Und das war halt. Aber bei der schweren Erkrankung müsste euch doch eigentlich eine Hilfe zustehen. Jemand, der mal ein paar Stunden oder am Tag mal ab und zu vorbeikommt. Tja, dann ist leider das Problem, da ist keiner, der mal hilft oder oder sonst was. Welche Pflegestufe hat er denn? Er hat Pflegestufe 1. Ja. Bist du denn da gut beraten vom Arzt? Also vom Arzt schon. Es kommt auch schon mal, der Hausarzt kommt auch regelmäßig zu ihm und guckt nach ihm. Auch wegen der Meditation und alles. Und weil er auch die starken Schmerzen hat. Aber du bist mit der Betreuung und der Pflege schon etwas überfordert. Ja. Ja. Insofern wundert es mich wirklich sehr, dass es da keine Unterstützung gibt. Wir werden uns gleich mal im Hintergrund schlau machen, ob wir dir da nicht noch ein paar gute Ratschläge an die Hand geben können. Das ist sehr, sehr nett. Ich meine, auch selbst die Wohnungsgesellschaft weiß das auch. Wir haben also auch beantragt, trotz Atteste vom Arzt, dass wenn man halt eine Erdgeschosswohnung braucht. Und selbst da kommt überhaupt nichts. Das ist denen eigentlich piepegal. Auch jetzt die Räumlichkeiten selber, also da wird auch nichts gemacht. Und auch das finde ich schon wieder extrem skandalös. Das heißt, einem so kranken Menschen könnte man schon die Lebensqualität verbessern, wenn er im Erdgeschoss wohnen würde. Richtig. Dann könnte er mal ein bisschen raus auf eine Terrasse gehen und ein bisschen vielleicht auf eine Wiese und so ist er komplett eingesperrt in die Wohnung. Ja. In der Wohnung. Ja, er schafft das einfach nicht. Ich meine, runter wird er vielleicht schon schaffen, aber hoch, dann müsste er bei 3 Stunden brauchen, weil das Sauerstoffgerät muss er dann runter, der Atem muss klar. runter. Und dann muss ich wieder nach oben meinen Mann dann holen. Ja, unhaltbar, unhaltbar. Ja. Es ist skandalös, dass man da nicht sofort und unbürokratisch hilft. Wie gehst du denn, Ramona, mit dieser schweren emotionalen Belastung, dass du so einen kranken Mann an deiner Seite hast, der wahrscheinlich an dieser schweren Erkrankung auch sterben wird? Ja, das ist eigentlich sehr schwer. Also ich will das auch manchmal, wie soll ich sagen, eigentlich gar nicht wahrhaben. Also manchmal fängt er auch an zu weinen und sagt, ich sterbe bald. Und ich versuche dann zwar auch aufzubauen und sage, das wird schon und du wirst noch alt und wir sitzen irgendwann unterm Apfelbaum noch. Aber ich meine, das ist schon schwer, weil ich sehe, dass er Schmerzen und ich kann ihm eigentlich nicht helfen, außer seine Medikamente geben und versuchen jetzt mit ihm so angenehm wie möglich zu machen, aber das ist halt sehr schwer. Die Lebensprognose war ja sehr schwer. Ja. Ja, und Gott sei Dank hat das ja bis heute geschafft. Ja. Hast du den Eindruck, dass sich der Zustand jetzt in den letzten, sagen wir mal, Wochen und Monaten schon doch etwas verschlimmert hat oder dass es schwieriger geworden ist? Es hat sich verschlimmert und es ist auch schwieriger geworden. Hm. Wie lange? Also wo ich ihn kennengelernt habe, war er eigentlich noch einigermaßen munter und ich wusste zwar auch schon von seiner Krankheit und der Arzt hat mir das damals auch gesagt, nur dass das halt jetzt so schnell geht und auch so dramatisch wird. Hm. Und er war also auch jetzt sehr oft im Krankenhaus und jetzt das letzte Mal war ganz akut und wenn der Notarzt auch nicht gekommen wäre, also eine Stunde später wäre auch, hätte er es also auch gar nicht mehr überlebt. Aber ihr seid noch entschlossen, dass er in der Wohnung bleibt und nicht in ein Krankenhaus oder ein Pflegeheim geht? Ich sage, ihr seid aber nach wie vor entschlossen, dass er in der Wohnung und bei dir bleibt und nicht in ein Krankenhaus oder Pflegeheim geht? Nein, er möchte also zu Hause bleiben. Mm, das verstehe ich auch gut. Also im Krankenhaus will er nicht mehr, weil er macht, wird auch nicht mehr arg viel gemacht, außer Medikamente halt. Und aber er hat eigentlich auch gar keine richtige Lust mehr im Krankenhaus. Mm, verstehe. Weil er auch sehr viel weg ist. Ich war also auch sehr, sehr viel alleine. Mm. Und ein bisschen überfordert bin ich natürlich dann auch. Absolut. Weil alles alleine überwältigen, Papiere, Erledigung. Pass mal auf, Ramona, wir machen mal Folgendes. Du gibst mir gleich den Jürgen nochmal. Ich möchte noch mal ein paar Worte mit ihm sprechen. Danach legt ihr dann bitte auf und danach werden wir euch nochmal anrufen, weil mir das nicht in den Kopf geht, dass man euch nicht eine Unterstützung zur Seite stellt. Und da werden wir uns mal kundig machen, wie wir euch da ein bisschen mit Rat zur Seite stehen können. Mhm. Ich finde, dass du das sehr tapfer machst und dass du sicher eine ganz große und tolle Hilfe für deinen Mann bist. Das habe ich ja schon gespürt, auch in der Art, wie du sprichst. Das ist schon eine tolle Lebensleistung, die du da gerade an den Tag legst, wirklich. Dankeschön. Aber ich gebe ihn dann eben. Sehr gerne, Ramona. Mach's gut. Tschüss, Ramona. Tschüss. Ja, hallo. Hallo, Jürgen. Nochmal. Ich habe gerade gesagt, dass du eine tolle Frau hast. Und, ja, weiß ich. Und bin ich auch sehr stolz drauf. Ja, kannst du auch. Und dass die wirklich alles für dich tut und mit ganzem Herzen bei dir ist. Das ist schon ganz toll. Ramona sagte gerade, dass es schon so in den letzten Wochen oder Monaten schlechter geht. Kann man das so sagen? Ja, also vor 2 Monaten oder 3 Monaten, wo der Notarzt hier war, haben sie mich wieder zum Krankenhaus gefahren. Mhm. Und 14 Tage war ich da in Koma. Mhm. Und danach hat der Arzt gesagt, also nochmal so ein Anfall, können sie mir nicht mehr helfen. Mhm. Hast du Angst vor dem, was auf dich zukommt? Das Einzige, wovor ich Angst habe, ist vor dem Ersticken, also dass ich keine Luft mehr kriege. Ist das so, dass man dann an dieser Erkrankung, wenn man stirbt, erstickt? Ja. Und da kann man nicht irgendwie durch Medikamente das irgendwie ein bisschen beeinflussen? Nein. Nee, geht nichts mehr. Mhm. Also die Krankheit ist nicht mehr heilbar und... Nee, so meinte ich es. Nee, ich meinte, wenn es dann wirklich ganz schlimm wird, kann man da nicht Medikamente geben, dass du das Ersticken zumindest nicht so mitbekommst? Ja, aber... Domin, was soll das sein? Mhm. Naja, da gibt es schon sicher gute Sachen. Ja, also vielleicht Morphin oder sowas, aber dann kriegst du nichts mehr mit. Das ist das Einzige, denke ich mal. Hast du für dich das Gefühl, dass du manchmal denkst, ich kann auch nicht mehr und ich will nicht mehr? Ja, das habe ich schon, weil ich fühle mich eigentlich als eine Last für meine Frau. Hm. Weil ich bin, also sie kann nicht arbeiten, sie ist ja den ganzen Tag zu Hause und pflegt mich ja. Ja. Sie geht mal einkaufen. Genau. Guckt aber schnell, dass sie wieder zurückkommt. Also sie nimmt an dem normalen Leben eigentlich nicht teil wegen mir. Nur ist das Leben für dich und für euch und für dich wirklich sehr, sehr schwer und belastend im Moment. Ja, gibt es auch. Gibt es trotzdem etwas noch, was du schön findest und worauf du dich so ein bisschen freust? Eigentlich auf jeden Morgen. Auf jeden Morgen? Wo ich die Augen aufmache. Ja. Ich meine, ich weiß, dass ich sterben werde, aber ich will es selber nicht wahrhaben. Mhm. Weil ich war eigentlich immer ein Mensch gewesen, der immer auf Achse war. Mhm. Also der immer unterwegs war, der immer was zu tun hatte. Mhm. Und von einem Tag auf den anderen sozusagen, nichts geht mehr. Mhm. Und daran habe ich sehr schwer zu knabbern. Ja, das glaube ich. Und deshalb auch die Freude noch an jedem Tag, den man dann erleben kann. Ja. Auch wenn es schwer ist. Auch wenn die Schmerzen da sind oder so. Mhm. Aber ich weiß auch, dass ich eine liebe Frau habe. Die hast du wirklich. Die hast du wirklich. Pass mal auf, Jürgen. Ich will dich jetzt mal erlösen von dem Gespräch. Das ist ja doch sehr anstrengend für dich. Ja. Wir werden euch jetzt gleich nochmal anrufen. Du legst bitte auf. Ja, okay. Es geht einmal darum, dass wir mal im Hintergrund überlegen, ob da nicht jemand zu euch kommen kann täglich, der ein bisschen hilft. Ich finde, das steht euch zu. Und das Zweite ist, wir werden dich und euch gleich auch noch ein bisschen beraten, was palliativmedizinische Betreuung betrifft. Du musst keine Schmerzen haben und du sollst die Tage, die dir bleiben, noch angenehm erleben können und nicht so belastet von Schmerzen und Angst. Da kann man sehr viel machen. Okay. Mein lieber Jürgen, ich wünsche dir viel Kraft und beglückwünsche dich nochmal zu deiner so netten und tollen Frau. Jo, danke schön, Domin. Dann legst du auf und wir melden uns gleich nochmal. Jo, okay, danke schön. Tschüss. Alles Gute, auf Wiederhören. Wiederhören. Annette, 53. Guten Morgen, Annette. Hallo. Hallo. Annette, guten Morgen. Ach so, ja. Du bist dran und ich bin's. Ja, ich merk's jetzt gerade. Annette, um was geht's denn bei dir? Ja, ich habe angerufen, weil ich zwei Söhne habe. Mhm. Der eine ist 22 und der andere ist 27 und beide sind zu Hause und arbeiten nicht. Ach, was machen denn die jungen Männer? Nichts. Wie nichts? Gar nichts? Nee, nichts. Die lassen sich von der Mutter bekochen und bewaschen? Nee, das habe ich ja im Vorgespräch schon mal erwähnt. Die sind eigentlich ganz liebe, nette Kinder. Ja. Die machen auch meinen Haushalt. Ich bin berufstätig. Mhm. Und das machen die auch. Aber ansonsten, ich meine, das ist ja jetzt nun nicht die Lebenserfüllung zweier junger Männer. Eigentlich nicht. Aber immerhin, sie putzen und kaufen ein und so, solche Sachen machen sie schon. Ja, ja. Und räumen auf, bringen den Müll runter und so, ja, und so weiter. Ja, alles das. Wohnt ihr in einem Haus oder in einer Wohnung? In einem Haus. In einem Haus. Und du lebst nicht mit deinem Partner zusammen? Doch, doch, mit meinem Mann, also der Vater der Kinder auch. Ach so, ihr wohnt also eine Familie. Ja. Vater, Mutter, zwei Söhne. So ist es. Und der Papa geht auch noch arbeiten. Ja, der ist selbstständig. Der ist selbstständig. Hm. So, die Söhne sind 22 und 27. Hm. Haben die Ausbildungen und Schulabschlüsse? Ja, der 22-Jährige hat vor 5 Jahren, das ist jetzt fast fünf Jahre her, auf einmal abrupt die Schule abgebrochen. Bis heute weiß ich nicht warum. Ach, in welcher Stufe, in welcher Klasse? Der war in der 11. Klasse, Gymnasium. Ja. Ja, und ist nicht mehr weiter zur Schule gegangen. Und? Wir waren auch zur Beratungsstelle, alles. Und die sagten uns dann, ja, kann man eh nicht viel machen, weil der ja Ewan irgendwann 18 wird. Also es dauerte nicht mehr lange. Und hängt seitdem rum? Also er macht den Haushalt, okay, aber sonst ist er hängt er rum? Ja. Und man braucht ja als junger Mensch halt auch ein bisschen Kohle, um sich das ein oder andere zu kaufen. Nee, das braucht er eigentlich nicht. Gar nicht? Ja, das alles. Der trinkt nicht, der raucht nicht. Das Einzige ist Computerspielen. Ja, aber dennoch, gibst du ihm ein bisschen Taschengeld? Nee. Gar nichts? Ja, aber der muss, geht doch mal sicher mit Kumpels mal irgendwie... Nee, gar nichts. Gar nichts? Hat er kein Handy? Nee. Auch nicht? Nicht. Und Klamotten, da muss ich ja mal Klamotten kaufen. Nee, wenn, dann kaufe ich ihm welche. Also, oder, okay, also das machst dann, du schon. Weil ich schon schön finde, wenn er nicht so aussieht wie er... Also, der lebt ganz reduziert, der hat keine Ansprüche. Genau. Der geht nicht aus, der hat keine Freundin. Nein. Nee, der geht nicht trinken, der geht nicht tanzen. Nein. Keine Klamotten, keine, weiß ich jetzt, iPhones und dergleichen, gar nichts. Nee. So, und der andere, 27 Jahre alt? Ja, das ist eigentlich unser größtes Problem mal gewesen. Oder ist es auch immer noch. Ja, der hat das Gymnasium bis zur 12. Klasse besucht. Mhm. Hat dann eine Ausbildung gemacht. Mhm. Als was? Ja, als Einzelhandelskaufmann. Ja, abgeschlossen? Ja. Ja, naja. Und dann? Ja, und dann waren da irgendwelche Ungereimtheiten, kann ich dir nicht sagen so genau. Aber dann ist das mit dem Rechtsanwalt und alles. Er wurde auch, ich sag jetzt mal, freigesprochen. Mhm. Aber ja, das Arbeitsverhältnis war hin. Und seitdem ist er auch zu Hause? So ist es. Und ist er genauso bescheiden wie der andere? Ja. Also die beiden Jungs sind immer, was machen die denn den ganzen Tag? Der eine macht Computerspiele, okay. Ja, beide. Beide? sitzen in ihrem Zimmer und machen Computerspiele, ja. Räumen ein bisschen auf, haben, hat der 27-Jährige auch keine Freundin? Nein, ist identisch. Ist identisch. Mhm. Klingt ja sehr merkwürdig. Ja, finde ich auch. Finde ich merkwürdig und beunruhigend für dich und für euch. Denn das ist ja kein Leben für junge Männer, für junge Menschen. Ja, so sehe ich das auch. Und ich meine, ich sehe das jetzt nicht nur heute. Ich überlege schon lange immer anzurufen. Und bin gestern Abend erst mal durchgekommen. Und man hat mich dann heute mal zurückgerufen. Und jetzt komme ich mal zum Gespräch. Annette, weil ich jetzt, weiß mir absolut genau, keinen Rat. Jetzt muss ich mal ein bisschen zusammenraffen, weil ich gucke gerade auf die Uhr. Wir haben gar nicht mehr so viel. Aber ich muss dir unbedingt sagen, was ich dazu sagen möchte. Ich finde, dass ihr, also die Eltern, du und dein Mann, ja. Ihr müsst härtere Seiten aufziehen. Ja, was soll ich denn machen? Im schlimmsten Fall müsst ihr sie rausschmeißen. Ja, aber das kann ich nicht. Ja, aber das musst du irgendwann, musst du dich durchringen. In dem Sinne der eigenen, für die Jungs. Ja, das sagen alle. In dem Moment, aber wo die Jungs angewiesen sind, auch sich eine eigene Wohnung zu finanzieren, müssen sie auch irgendwie ihr Leben anfangen zu gestalten. Der eine hat ja immerhin einen Berufsabschluss. Und der andere mit 22 Jahren müsste so schnell wie möglich jetzt irgendetwas machen, zumindest einen Schulabschluss. Sonst ist dessen ganzes Leben kaputt. Wenn du jetzt zu nachlässig und zu gutherzig mit den Jungs bist, vor allen Dingen mit dem Kleinen, dann machst du die Zukunft der Jungs und des einen Jungen komplett kaputt. Ja. So ist es. Du sagst, du kannst es jetzt nicht, aber die Folge ist dramatisch. Dann, wenn ihr irgendwann nicht mehr seid, dann hängen die komplett ab. Ja, und ich habe immer so eine Angst, ich weiß nicht, wie ich das sage, dass der morgen irgendwo an irgendeinem Baum hängt. Und wer gibt mir dann? Ist es denn so ernst, dass du denkst, er hat auch eine seelische Erkrankung oder eine Störung? Ja, das befürchte ich ja. Was befürchtest du? Ich krieg den ja. Der war vor 3 Jahren... Pass auf, Annette. Pass auf, wir machen hier einen Schnitt. Du legst auf, wir rufen dich gleich nochmal an und sprechen dann weiter, weil die Sendung hier gleich vorbei ist. Ja. Okay, bis gleich. Tschüss. Ja, tschüss. In der Technik-Koordinat Uwe Petersen. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, hoffentlich pünktlich. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis dahin. Tschüss.